90s, the horror week, full of art, trash, and blood, with your hosts Benedict, David, Toby, and Max. So, ein weiteres Mal begrüßen wir euch. In diesem Fall zum dritten Podcast. Wir befinden uns sozusagen in der goldenen Mitte unserer Top 20 der 80s Horror Week. Und wir sprechen über die Plätze 12 bis 9. Und um genauer zu sein, über Gremlins, Die Fliege, Day of the Dead und Freitag der 13. Und da fangen wir einfach mal mit Gremlins an. Vielleicht an sich der deplatzierteste Film, was so die Intensität und die Zuordnung zum Genre schlechthin in dieser Top 20 sein könnte, weil er ja eigentlich vielleicht Horror war für Eltern von 10-jährigen Kindern, die Szene, wo jetzt so ein Gremlin in den Mixer gepackt wird oder so, ein bisschen zu hart fanden. Aber an sich jetzt verglichen mit so anderen Geschichten, die jetzt hier in der Top 20 auftauchen, doch schon eher sehr familientauglich ist, was da Chris Columbus als Skript gezaubert hatte, Steven Spielberg produziert und Joe Dante directed hat. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich mit einer der finanziell erfolgreichsten Filme aus diesen Top 20, wenn nicht sogar. Weiß ich nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne. Ich habe jetzt nicht den Gesamtüberblick, aber das ist ja... Ich würde es nicht gegen Aliens stellen, wobei nein, natürlich... Er rangiert mit einem Budget von 11 Millionen. Aber er hat ja über 180 eingespielt oder so. Das ist schön nach Hause. Wenn ich mich nicht, also von der Rentabilität wahrscheinlich ganz weit vorne und vielleicht sogar auch absolut, obwohl ich es bei Aliens jetzt nicht weiß. Aber weil er ja sich eher an Mainstream-Publikum richtet und von seinem ursprünglichen Skript, was der Herr Columbus, der später auch viel mehr ins Familientauglichere noch gegangen ist, extrem entschärft worden ist, auch von Spielberg, wahrscheinlich der da eine gewisse Weitsicht erwiesen, Weitsicht hatte, um zu sagen, das werten wir eher familientauglich aus und damit ja auch letztendlich recht behielt, trotzdem noch eine gewisse Schärfe dem Ganzen inne wohnt. Auch das frühe Highlight einer Karriere von Joe Dante, der natürlich später noch viel gemacht hat, auch Stargast beim Cine Strange war vor ein paar Jahren, da habt ihr sicher auch noch schon mal was bei uns auf der Seite zu mitgelesen oder gehört. Hätte man den Chris Columbus mal gelassen, dann wäre es nicht Harry Potter geworden und Kevin allein zu Hause, sondern vielleicht ganz andere Sachen. Das war halt als Spielberg an ja. Selbst verhindert. Aber man muss ja dazu sagen, er gewann 5 Saturn Awards in dem Jahr 84, unter anderem bester Horrorfilm. Scheinbar sieht das der Amerikaner etwas anders. Hat die beste Regie, Nebendarstellerin Polly Holiday, ein toller Name, aka Ruby Deagle, die böse Alte mimt im Film. Und für die beste Musik und die besten Special Effects, sonst kann man glaube ich soweit so stehen lassen. Es ist auch ein Horrorfilm, aber er ist halt schon sehr familiär gestaltet, klar. Genau, und was man vielleicht noch so als Trigger dazu fügen kann, die Kleinstadt Kingston Falls, in der wurde auch überwiegend Zurück in die Zukunft gedreht, was wahrscheinlich nur die wenigsten wissen, ich zum Beispiel auch. Das Set wurde auch bei Robocop 3 verwendet. Ja, das ist so ein Kleinstadt-Set, das wahrscheinlich für alles irgendwie... Das nicht mehr, es ist abgebrannt vor ein paar Jahren beim großen Kulissenbrand. Das müsste Universal? Universal Studios, ja. Und es ist abgebrannt. Und man hat sich nicht umsonst damals für einen eher gesucht künstlichen Look entschieden, weil man das in so einer etwas märchenhaften künstlichen Welt machen wollte. Man hat da auch sehr deutliche Anleihen an Frank Capra gezogen vom Set-Design. Da könnt ihr auch gerne mal in das Buch über Joe Dante, Spielplatz der Anarchie, herausgegeben beim Berz und Fischer Verlag gucken. Da hat zufällig jemand aus dieser Runde über den Film was geschrieben. Jetzt nochmal hier ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aber auch, super Leistung. Aber auch an Filme von Joe Dante und übergreifende Aufsätze, toll thematisch ausgeleuchtet, da ganz viele verschiedene Geschichten. Schaut einfach mal rein, falls ihr die Möglichkeit bekommt. Und dann kommen wir sozusagen zum Platz 3. Die Fliege von 1986, gestartet bei uns am 8.01.1987, 95 Minuten lang, 15 Millionen Budget, gewann 3 Saturn Awards, zum einen für den besten Horrorfilm, bestes Make-up und bester Darsteller Jeff Goldblum. Ja, Regie David Cronenberg, der sich mit diesem Film rauskatapultiert hat aus dem Underground-Sektor nach Hollywood sozusagen, zu Recht. Wie ich finde, erstaunlicherweise sieht zum Beispiel, wie wir festgestellt haben, ich und Benedikt letztens, sieht Gina Davis jetzt so aus wie damals die Fliege. Aber das ist ein anderes Thema. Aber immerhin, ja. In welcher Mutationsstufe? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da ist irgendwas mit dem Pavian daneben gegangen. Genau, produziert wurde das Ganze von Mel Brooks Produktionsfirma, die hat das Ganze quasi finanziert und mit 20th Century Fox zusammen. Was ja kein Zufall ist, denn schließlich ist auch Die Fliege eines der besten Remakes, weil der Film basiert natürlich auf dem Klassiker von 1958, einer der ersten großen CinemaScope-Farbfilme von Fox mit Vincent Price in der Hauptrolle. Kann ich auch empfehlen, das Original ist natürlich im Vergleich sehr viel, also heute trashiger, damals, der Film ist sehr ernst, es gibt eigentlich keine Witze. Witzig ist natürlich die Fliegenmutation mit so einem riesengroßen Pappmaché-Fliegenkopf mit großen Augen, ist natürlich, aber der Film ist trotzdem ernst. Wir kommen dann noch später zu einem Film wie zum Beispiel The Fink. Aber ich sag mal, der Film ist natürlich sehr viel bunter und trashiger und natürlich Cronenberg ist sehr viel effekthascherischer, natürlich war das auch Konnte Jahrzehnte später, sehr viel blutiger. Aber natürlich auch sehr viel ernster doch im Ton, finde ich, als noch das Original. Ich finde aber trotzdem, sehr viel blutiger ist noch sehr relativ, weil Die Fliege hebt sich schon ganz schön ab zu den anderen 19 Filmen in dieser Reihe, weil sie meiner Meinung nach weder jetzt besonders übermäßig gruselig ist, im Sinne von gruselig, noch übermäßig brutal, sondern eher so, Körperhorror, Ekel und so hat, also eine ganz andere Richtung geht, natürlich auch voll seine Daseinsberechtigung hat, aber es ist mehr so eine Art Science-Fiction oder so. Interessant ist, ursprünglich sollte den Film Robert Biermann machen, den Fliege sozusagen. Und der ist aber nicht mit. Der ist aber quasi nicht als Regisseur angeholt worden und ist quasi David Cronenberg ja genommen worden, der ursprünglich für das damalig halt wirklich vorübergehend stillgelegte Projekt Total Recall eigentlich rangeholt werden sollte. Also es war schon lustig, wie da so die Synergien durch Hollywood gehen. Das eine weg, das andere hier. Ja, also und ich finde auch noch, bevor wir das dann noch abschließen, dass auch die Fortsetzung von Cronenbergs Die Fliege, wo der Effektmeister, der Creature-Effektmeister die Regie übernommen hat, Walsh oder wie der hieß, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, der ist auch ziemlich cool, finde ich, mit Eric Stoltz in einer frühen Hauptrolle. Den finde ich, trotz, dass er eigentlich, ihm wird so ein Trash-Charakter irgendwie, finde ich, nahegelegt, aber ich finde den Film auch sehr ernst und vor allem auch sehr intensiv. Also den kann ich auch immer nur empfehlen. Vom Original Die Fliege gab es da eigentlich auch einen zweiten Teil? Ja, da gibt es auch einen zweiten Teil. Ich finde, Die Fliege, die Rückkehr der Fliege war das. Ist auch auf DVD erhältlich, glaube ich sogar mittlerweile auf Blu-ray. Also kann man auch gucken. Eine Fälle der Erfahrung. Auf jeden Fall. So, wir kommen zu Platz 2. Ein Film, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten. Grob, und zwar Day of the Dead. Also 1985. Platz 10 insgesamt, ne? Weil wir genau. Ist es die 10, genau. Genau. Nur um den Gesamtüberblick nicht zu verlieren. Von 1985, 102 Minuten Spielzeit, also laut der Übersicht im Netz. Budget von 3,5 Millionen, was ursprünglich eigentlich mal 7 war, aber da sich George A. Romero geweigert hat, auf Gore-Effekte zu verzichten, hat der Investor gesagt, ich reiche dir die 7 Millionen. Und du kriegst bloß noch die Hälfte. Aber es ist ja trotzdem ein sehr guter Film dabei rumgekommen. Absolut. So gut, dass er sozusagen einen Saturn Award gewann für den besten Make-up von Tom Savini. Also ich muss sagen, da gibt es natürlich jetzt riesengroßes Streitpotenzial, gerade bei so einer Reihe wie der Dead-Trilogie. Für mich persönlich ist der dritte Teil, der Day of the Dead, der beste Teil der Reihe, wobei ich den ersten gerne ausklammer, weil es so ein eigenes Leben hat. Er ist wirklich ein Filmklassiker für sich. Ich rechne jetzt nur von der Fortsetzung Dawn of the Dead und dann eben Day of the Dead, finde ich Day of the Dead besser. weil ich einfach, weil er kompakter ist, weil er besser erzählt ist, finde ich, und weil er natürlich auch die besseren Effekte hat. Natürlich liegt auch zwischen Day of the Dead und Dawn of the Dead 7 Jahre, ne? Genau, ziemlich viel Zeit. Dennoch finde ich den besser, egal in welcher Schnittfassung. Ich muss sagen, ich habe nicht jede gesehen von Dawn of the Dead. Da gibt es ja die tausenden verschiedenen Schnittfassungen. Ich finde aber für mich persönlich den Film besser, vor allem, weil ich auch diese ganze Untergrundsituation geil finde. Die Labore, diese Hallen im Untergrund, wo noch diese paar Leute sich streiten, wie das immer ist bei Romero. Es ist immer nicht die Zombies sind der Gegner, sondern die Menschen sich gegenseitig, was auch hier wieder mal gut gezeigt wird. Ist halt noch klaustrophobischer als der zweite, ja. Der ja schon beengt ist mit dem Einkaufszentrum. Es kommt ja auch noch dazu, dass die Apokalypse schon eine Weile am Wüten ist sozusagen und die sich schon mit der Situation schon arrangiert haben, möchte man dort meinen. Also, wenn man ja, aber noch auf Erfolge in der Forschung auf irgendwas hoffen da. Also verzweifelt. Von natürlich. Dr. Frankenstein, richtig. Der so nett genannt wird, glaube ich. Aber damit sieht das, glaube ich, auch ein bisschen anders, aber das ist ja auch in Ordnung. So. Ja, es ist auf alle Fälle auch ein sehr, sehr guter Film. Mir hat auch sehr, sehr gut gefallen. Zombie ist halt so, dass es hat vielleicht auch einfach, dass es einfach der Film ist, dieser Dawn of the Dead. Und dann kam halt Day of the Dead. Also es ist schwierig. Das stimmt, das wirklich in der Reihenfolge ist das richtig. es ist jetzt, sagen wir mal, schwierig da zu sagen, warum ich nur diesen Zombie besser finde als diesen Film, weil auf alle Fälle ist Day of the Dead definitiv der komischere von beiden, also im positiven Sinne, fand ich doch. Also, komisch kann ich mich jetzt gar nicht so sagen. Lustigere daneben. Ich habe schallend gelacht, als ich neulich gesehen habe. Also der Bub oder Boot oder wie heißt, Bub, der soll ja schon irgendwann kommen mit jantischen Aspekten. Ich finde ihn eher tragisch. Aber naja, gut, das kann ja auch... Tragikomisch. Er ist halt wie so oft halt, wo wir ja schon gesagt haben, Tanz der Teufel und auch Hellraiser, wenn man jetzt mal Night of the Living Dead ausklammert und sagt, es ging mit Dawn of the Dead los, da waren die Effekte halt die Zombies blau, ähnlich wie bei Tanz der Teufel, die blaue Knete, und dann hast du halt den nächsten Film, wo das alles viel perfektionierter war, und je nachdem, was man halt so ein bisschen bevorzugt, das Original oder dann schon die Perfektion, wird man wahrscheinlich da seinen eigenen Liebling in der Serie haben. Das im Übrigen Berechtigung haben sie natürlich alle. Die Aufschrift auf der Premium-Version, da gibt es wahrscheinlich zigtausender Veröffentlichungen von Day of the Dead, in der ungekürzten von XT-Video, finde ich es toll. Das klingt so, als wäre Romero schon tot. Also es wäre so wie so ein Nachruf, das letzte Kapitel von George A. Romero. Das finde ich schon ein bisschen bitter. Aber das ist ja letztendlich auch gar nicht stimmt. Es sollten ja noch ein paar Folgen. Es sollten noch ein paar Folgen. Nicht immer gut, aber manchmal auch ganz nett. Vielleicht ist es ja doch ein Wink in die Zukunft. Hat jemand geguckt und gesagt so, der Rest des Franchises wird immer schlechter. Na, Land of the Dead könnte sich gerade noch so sehen lassen, fand ja. ich. Aber das ist ein anderes Jahrzehnt. Ja, gut, dann kommen wir zum letzten Film für diesen Podcast zumindest Teil. Und zwar Freitag der 13. von 1980. Bei uns gelaufen am 23.10.1980. Und die Tage. 95 Minuten Länge bei einem Budget von 700.000. Inszeniert, gedreht von John S. Cunningham, Drehbuch Victor Miller. Ist, denke ich, ein Liebhaberfilm, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Also er ist qualitativ sicher nicht die Wucht in Dosen. Es hat ja, er fällt ja komplett raus, so wie wir das eigentlich kennen, mit einer Eishockey-Maske, mit einer Machete rumrennen und Leute umbringen. Das war ja alles im ersten Teil ja schon mal nie. Also, genau, wenn wir jetzt mal nicht den Spoiler jetzt raushauen wollen, lass uns mal. Guckt einfach Scream die ersten 10 Minuten, dann wisst ihr, was wir meinen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Ja, natürlich ganz großartig. Kevin Bacon ist quasi das, was Johnny Depp für Nightmare on Elm Street war, der aufstrebende Jungster, der da mal so ein bisschen rumgedudet hat quasi, ist natürlich eine, diese reine Teenie-Fiktion, das ist wirklich so dieser feuchte Jugendtraum, ja, man rennt da rum in diesem Camp, dann tut man ein bisschen an seiner Freundin rumfummeln und dann kommt dafür aber... Dafür wird man bestraft. Und dafür wird man eben bestraft und dann kommt eben die Uschi und macht dann... Der Uschi. Der Uschi, der, die das Uschi und schlitzt ein bisschen rum. Also ich finde den Film auch... ein bisschen rum, man darf halt nur nicht vergessen, dass Betsy Palmer, also die da so ein bisschen rumschlitzt. Die das Uschi, Betsy Palmer. Empfand das Skript laut eigener Aussage als ein Piece of Shit. Und sie nahm die Rolle nur an, weil sie seinerzeit ein neues Auto brauchte. Ja, was halt toll an Betsy Palmer in dem Fall ist, also sie hasste den Film wirklich bis zum Schluss. Sie ist ja nun leider auch nicht mehr unter uns, aber sie stand dazu. Sie hatte nicht Kevin Bacon beispielsweise, man weiß es nicht, aber das Internet sagt, dass er ja mit dem Film gar nichts mehr am Hut haben möchte. Also er ist auch in keiner Doku über Freitag der 13. zu sehen. Also das liegt aber daran, dass alle Dokus, die zu dem Film gemacht werden, zeitgleich mit Dokus stattfinden, wo er für Foodloose interviewt wird. Deswegen ist es terminlich immer das Problem. Deswegen hat er nie dahin. Und Paramount zahlt halt besser für Foodloose als für Freitag der 13. Das ist einfach so. Sean S. Cunningham, übrigens ein guter Freund von Wes Craven, der zu einer ähnlichen Zeit dann auch sein eigenes großes Franchise begründen sollte. Beide vorher sich so ein bisschen das Geld zusammengesammelt durch Drehs von Pornofilmen. Haben wir auch zusammen noch Last House on the Left gemacht. Last House on the Left, das war dann halt die wirkliche erste große Zusammenarbeit. Und dann sollten beide ja, der eine nicht ganz so erfolgreich, Cunningham, ihre Karrieren starten, und Wes Craven, auf den kommen wir dann zum späteren Zeitpunkt auch nochmal zurück, logischerweise. Und damit schließen wir den dritten Teil ab und hören uns dann in Teil 2 wieder.